ersten Mal ging's nicht mehr geradeaus. Und nicht der Grund dafür, das Mädchen aus dem Nachbarhaus. Ja, die Evelyn, die war meine Braut. Und mein bester Freund hat uns damals getraut. Sie trug ein weißes Kleid, das eine Gardine war. Aus Papier in dem Haar. Wir spielten Mann und Frau, ganz einfach so. Spät nach Hause.